Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Tobias Stephan, auch bekannt als Xtra-Tobi. Und Chrissy hat sich netterweise angeboten, uns in einem Kurzpodcast zu berichten, was denn so der aktuelle Stand in der Sommerpause im Vorstand der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen ist. Guten Morgen, Chrissy. Guten Morgen. Chrissy, du hast mir gerade schon so ein bisschen was erzählt, dass es bei euch eigentlich ja gerade ruhiger ist in der Sommerpause. Ja, also ich kann natürlich nicht für alle anderen sprechen. Ich glaube, dass so zum Beispiel der Klaus schon ein bisschen mehr hat als ich gerade. Das liegt natürlich auch an meiner mir auferlegten Stunde, eine bis drei Stunden am Tag, die ich natürlich, wie ihr prophezeit habt, nicht immer einhalte. Aber egal. Und aber im Moment ist halt Sommerpause, das heißt, wir haben jetzt pressetechnisch fällt niemand so sehr über uns her und das ist auch ganz gut so, also dafür, dass wir uns jetzt einleben und mal jetzt so langsam feststellen, was man als Vorstand so macht, ist das schon eine ganz gute Sache. Wenn ich jetzt mal so überlege, wie lange du als Beisitzer des Vorstands im Amt bist, das sind jetzt ungefähr 4 Wochen gefühlt, ist das richtig? Ich bin stellvertretende Vorsitzende. Ja, natürlich. Verzeih mir bitte. Das weiß ich doch, Chrissy. Das weiß ich doch. Das ist nicht so schlimm. Ich weiß das. Ich schneide das auch nicht raus, okay? Nee, das ist schon okay. Also ihr dürft mir jetzt alle einen Strich machen. Es war einfach ein Versprecher. Okay. Hausaufgaben nicht gemacht. Bitte? So. Hausaufgaben hast du nicht gemacht. Mache ich nie. Das habe ich in der Schule schon nicht gemacht. Ich wollte von dir wissen, wie sehr in die Presse eigentlich seitdem über dich hergefallen ist. Eigentlich noch gar nicht, wenn ich ganz ehrlich bin. Obwohl doch, ich habe einen Anruf mal bekommen und das war auch ziemlich überraschend. Der wollte halt einfach nur wissen, wer ich bin, was ich mache, wo ich herkomme, was ich studiere. Aha, interessant, super, vielen Dank, auf Wiedersehen. Und das war der Kollege von dem netten Herrn vom Kölner Stadtanzeiger, dessen Namen ich vergessen habe. Entschuldigung, lieber Kölner Stadtanzeiger-Mann, aber ich finde Sie ja immer sehr sympathisch, obwohl wir uns ja sogar duzen. Also der ist sehr nett, den habe ich damals kennengelernt in Soest beim Parteitag. Da habe ich Pressebetreuung gemacht und da stellten wir fest, dass wir uns ganz gut verstehen. Und mit dem habe ich dann das erste Mal auf dem Parteitag noch gesprochen. Da hat er auch so dann mich einfach erwähnt in seinem Artikel. Und ja, dann hat sein Kollege mich dann noch angerufen, so 2 Tage nach. Also hielt sich der Presseansturm bisher in Grenzen? Bisher noch gar nicht. Also dafür, dass dann ja vorher die WDR angefragt hatte, ich als einzige Frau. Und das interessiert jetzt aber natürlich wieder kein Schwein mehr, weil das ist jetzt halt nicht wirksam genug. So, wir haben ja ein ganz wichtiges Thema, warum wir uns jetzt unterhalten, wofür wir Werbung machen möchten, nämlich die GEMA-Podiumsdiskussion. Erzähl das doch bitte mal. Genau, und zwar ist es folgendermaßen, dass sich Piraten aus Gelsenkirchen Gedanken gemacht haben, was man denn so tun könnte und was man vielleicht auch in der Sommerpause tun kann. Und sind dann darauf gekommen, dass die GEMA-Diskussion ja so ein ziemlich pressewirksames Thema ist. Und haben dann eine Lokalität, habe ich gestern mit denen besichtigt, das war sehr schön. Also sie werden Leute einladen, jemanden aus der GEMA, der Daniel Neumann wird kommen, das ist ja der Beisitzer, der ja auch das Urheberrecht für die Piraten in Deutschland geschrieben hat. Und dann wird der Duesenberg noch kommen. Und wen haben wir noch? Ich guck mal kurz in diese wunderbare E-Mail rein, wen sie noch alles so hatte, wer da kommt. Also das macht der Andreas Hecht unter anderem und der Heiko Jelnikau. Und ich bin total gespannt, was da passiert. Wir haben noch jemanden, der da Magic heißt, der wird zur Podiumsdiskussion kommen. Das ist jemand, der schreibt Lieder für Gelsenkirchener Fangesänge. Finde ich ja geil. Also, dass es solche Ideen gibt. Dann haben sie vorgeschlagen, dass wir eine Einladung an Herrn Ulrich Weber schreiben. Das ist der Vertreter von Diskurs und Gaststätten und so weiter. Also das sollte ganz spannend werden. Ich hoffe nur, dass wir auch genügend gegensätzliche Positionen haben. Also dass wir auch Positionen haben von Leuten, die für die GEMA sind und die das ganz toll finden, außer dem Mann von der GEMA, damit jetzt nicht alle über den herfallen und das keine richtige Diskussion wird. Aber da haben sich die Piraten aus Gelsenkirchen viele Gedanken drum gemacht. Na, da bin ich ja schon mal zuversichtlich. Wann soll das stattfinden? Es soll stattfinden Ende August, Anfang September, also so, dass es halt noch genau in diese, dass es noch genau da reinpasst in die Sommerpause. Mhm. Danach, nach der Sommerpause ist das so, dass die Leute von der SPD sich so eine Podiumsdiskussion einfallen lassen und die Piraten in Gelsenkirchen wollen denen natürlich zuvorkommen. Und wir werden dann sein im Stadtbauraum. Der sieht richtig geil aus. Also es ist halt so eine alte Zeche und das ist einfach voll das Wahnsinnsteil. Hat sehr viel Charme und hat auch eine sehr nette Mitarbeiterin und das ist ganz toll da. Also ich war gestern ziemlich begeistert und habe mir das dieses Gebäude mal angeguckt und wir können sogar einen Livestream installieren. Das ist kein Problem. Wir können unsere AG-Schnittchen dahin mitnehmen. Das ist auch kein Problem. Und bis zu 200 Leute dürfen wir da drin parken und ich hoffe, das wird voll. Ich gehe ganz fest davon aus, dass das funktioniert. Genau. Ich mache vorher ganz viel Werbung noch. Ja, und wenn du nochmal wieder Werbung machen möchtest und wir als Krähennester helfen können, dann wollen wir das natürlich gerne tun. Ja, das werden wir tun. Wir werden dann den Andreas Hecht und den Heiko werden wir anschleifen und dann musst du mit denen darüber reden und alles wird toll. Okay, Chrissy. Ich bin der Meinung, damit haben wir unser Ziel für unseren Schnellpodcast für zwischendurch mal eben erreicht. Wir haben Werbung gemacht für die GEMA-Podiumsdiskussion und wir haben eine Vorstellung, was der Vorstand treibt. Die letzte Vorstandssitzung wird auch in Kürze im Krähennest zu hören sein und wird auch in der Sommerpause dann doch nicht langweilig. Nö, das denke ich nicht. Alles klar, Chrissy. Vielen Dank. Bis dann. Tschüss. Danke. Tschüss. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.